Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 384. Du sollst nicht falsch die API benutzen. Thema heute: Google droht vielen Apps mit Löschung. Ja, da wird noch was auf die Entwickler zukommen, wie es aussieht. Dann natürlich wieder die News, ganz klar, und App der Woche. Community ist diesmal ausgefallen, ja. Nix. Schweigen im Walde, ja. Okay. Ja, Thema ist sehr interessant und beängstigend, aber verständlich. Wie kann denn das alles zu dritt unter einen Hut gebracht werden? Ganz einfach, Google droht damit, die Apps zu löschen, die APIs benutzen in einer Form, die eben nicht dafür gedacht wurden, sie so zu benutzen. Ja, also konkret bedeutet das die Accessibility API. Die ist ja oder wird ja eigentlich dazu oder sollte dazu genutzt werden, um zum Beispiel sehbehinderten Menschen oder hörgeschädigten Menschen etc. eben zu ermöglichen, das Gerät in der einen oder anderen Weise eben trotzdem zu benutzen. Das ist ist zum Beispiel mit dieser Voice-Over-UI fängt das an, ja, aber es gibt halt eben auch viele banalere Sachen, um zum Beispiel den Status eines Gerätes und Sensoren etc. abzufragen. Also in der Accessibility API ist jede Menge drin, aber diese war nie dafür gedacht, dass sie für was anderes genutzt wurde, außer eben für diese Sachen. Ja, also ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben soll. Ich wage das gar nicht in Deutsch zu übersetzen. Ja, aber ich denke, ihr wisst, was ich damit meine. Ja, dass man eben das Gerät bedienen und nutzen kann, auch so, wie es eben, naja, nicht normalerweise genutzt wird. Oh je, jetzt habe ich aber hier riesig hier drumherum geredet. Ja. Aber egal, auch wie auch immer, auf jeden Fall will das Google jetzt nicht mehr, dass andere Programme, andere Apps diese API benutzen, um ganz andere Dinge anzugehen. Beispielsweise sowas wie Tasker. Ja, Tasker nutzt solche APIs, um bestimmte Sachen automatisch auszuführen. Ja, weiß jetzt nicht, was für Funktionen da speziell betroffen sind oder gemeint sind. Ja, und ob das überhaupt diese App betrifft, ich komme da gleich nochmal dazu. Ja, aber diese App greift zum Beispiel auf die API zu, um eben zu ermöglichen, dass man, wenn man sein Haus betritt, Wi-Fi anmeldet, dass dann ein Task ausgeführt wird, eine App gestartet wird, eine Nachricht verschickt wird oder ähnliches. Ja. Also das ist fast grenzenlose Möglichkeiten, was es da gibt. Ja. Wenn man will, kann man, wenn man in den Supermarkt geht, dass automatisch die entsprechende App startet von dem jeweiligen Supermarkt. Ja, dass man die nicht per Hand starten muss oder so. Ne? Geht alles. nur das ist halt jetzt eine Sache, die eben genutzt wird, obwohl die API dafür nicht gedacht ist. Und das will Google verhindern. Aber warum will Google das verhindern? Ist das denn so schlimm? Nein. Und ja. Ja, deswegen, weil diese API genutzt werden kann, um Schindluder zu treiben auf dem Gerät. Beispielsweise gibt es da so eine Overlay-Funktion. Ja. Das wurde zum Beispiel schon aktiv tatsächlich von einer Schadsoftware genutzt, ja, um Buttons über die echten Buttons einzublenden, sozusagen. Wenn man dann auf diesen Button gedrückt hat, hat man tatsächlich eine ganz andere Funktion ausgeführt, Ja, somit konnten sich sogar Sachen installieren auf dem Gerät. Man konnte Funktionen ausführen lassen auf dem Gerät, das sonst eben nicht möglich gewesen wäre. Außerdem sind zum Beispiel auch solche Sachen, um eins zu nennen, wo mir jetzt so einfällt, das ist Twilight. Ja, das ist ein Programm, das den Screen abdimmt. Ja, und auch mit einer anderen Farbgebung versieht, je nachdem, welche Uhrzeit es ist, beziehungsweise man kann es auch manuell einstellen. Das heißt zum Beispiel eben, wenn man abends, in den späten Abendstunden, dass das Licht jetzt nicht so viel Blauanteil hat, wird ein Rotfilter drüber gelegt und der Screen ziemlich weit runter gedimmt, so dass man eben nicht geblendet wird, wenn man im Stockdunkeln das Gerät anschaltet. Ja. Das der Nachteil ist, dass mit einer solchen Funktion zum Beispiel auch eben Inhalte verändert werden könnten, ja, und gar ausgelesen werden könnten, theoretisch. Ja. Ich glaube, das große Problem ist aber eben, dass dem Nutzer was vorgegaukelt werden könnte über einem Layer, was gar nicht vorhanden ist, und das kann eben zu drastischen Konsequenzen führen. Ich weiß jetzt noch nicht, warum dann, und das ist eben diese große Frage, was man erwartet eigentlich. Ja? Wenn man ehrlichen App-Entwicklern, und bei Twilight würde ich das jetzt tatsächlich auch so sagen, ja, auch wenn es nicht immer der gleiche App-Entwickler bleibt. Ja, das muss man natürlich auch sehen, die Gefahr. Ja. Nur, dass solche App-Entwickler jetzt eben diese Funktion nicht mehr nutzen dürfen. Aber wer hindert denn eben dann die Schadsoftware dran, dass solche Funktion eben genutzt wird? Also Problem ist, jedes Programm offenbar, jede App, dass eben diese Accessibility API benutzt, wird dann wohl geprüft. Ja? Und wenn die eben nicht den Bestimmungszweck dieser Accessibility API erfüllen, werden die gelöscht. Ja? Sprich, das heißt, wenn das Programm jetzt zum Beispiel nicht für Vorlesen für Texte ist, für sehbehinderte Menschen beispielsweise, für Menschen mit Sehschwäche, ja, sondern, was weiß ich, um das irgendwie abzuspeichern aus Lust und Dollerei, dann wäre die App nicht mehr erlaubt im Play Store. Ja. Nur, ihr merkt schon, dass das Problem ist, man verbietet es den ehrlichen Entwicklern, um zu verhindern, dass nicht ehrliche Entwickler das benutzen. Aber warum sollten die sich daran halten? In den paar Tagen, wo diese App vielleicht dann tatsächlich doch zum Runterladen ist, ja, haben die vielleicht schon genug Schaden angerichtet. Ja? Auf der anderen Seite sollen die dann alle geprüft werden. Sobald die eine App eben die Accessibility API aufruft, wird die App dann so lange gesperrt, bis es überprüft wurde und erst dann freigegeben, so wie das zum Beispiel bei iOS der Fall ist, bei Apple, dass sie erst prüfen, bevor sie die App freigeben im Play Store. Ich weiß es nicht, auch Google hat da jetzt nichts konkret dazu gesagt, nur die haben gesagt, dass alle Programme, die Accessibility API benutzen, ja, eben gefährdet sind, von der Löschung gefährdet sind, und das müssen wir dann wohl so auffassen und dann eben auch die Konsequenzen daraus ziehen. Das heißt, alle Entwickler, die das machen, sollten schleunigst das aufhören, das nicht mehr tun oder andere Möglichkeiten suchen, um das Programm zu nutzen. Genau da soll es auch dann gehen, offenbar. Ja, man müsste nur mehr Tricks anwenden, ja, aber diese API darf eben nicht mehr benutzt werden. Außerdem ist zum Beispiel bei Oreo sind ja viele API-Funktionen, die ich jetzt angesprochen habe, schon integriert, und zwar außerhalb der Accessibility API. Das heißt, da gäbe es dann keine Probleme mehr. Fakt ist, oder Tatsache ist, die müssen dann eben genutzt werden. Und Apps würden dann eben nicht mehr laufen bei Versionen vor Oreo. Was natürlich äußerst schlecht ist für die App-Entwickler, weil bis Oreo auch nur die 20% erreicht, was ja noch wenig genug ist, wird noch eine ganz schöne Zeit durchgehen. Also es ist schon nicht ganz so zufriedenstellend, ja. Aber Google, ja, wäre nicht Google, wenn sie die Entwickler nicht ungleich behandeln werden. Ja, ja, so ist es nun mal tatsächlich, ja. Denn auf einmal meldet sich die Firma LastPass und die sagen, nee, also wir sind davon nicht betroffen. Google arbeitet mit uns zusammen, ja, und wir werden nicht gesperrt. Wir dürfen das weiterhin machen, solange bis eine Lösung eben gefunden wurde. Okay, andere dürfen das nicht machen. Wie es mit Tasker aussieht, weiß ich nicht. Also es gibt keine Liste oder so von Firmen, die jetzt weiterhin diese API eigentlich illegal aufrufen dürfen, ja, sondern das wird sich dann eben im Einzelfall entscheiden, wenn diese App weg ist oder nicht. Ob das mitgeteilt wird oder nicht, wird wohl dem App-Entwickler dann überlassen. So, das ist das eine. Zur Ehrenrettung von Google muss ich sagen, dass das schon die ganze Zeit Richtlinie war, dass diese Accessibility API nur für solche Aufgaben benutzt werden darf. Bisher wurde es aber geduldet. Jetzt wird es nicht mehr geduldet. Also man kann Google dann nur begrenzten Vorwurf machen, eben dass am Anfang da beide Augen zugedrückt haben und jetzt auf einmal nicht mehr. Aber mehr auch nicht. Ja, die Entwickler haben die ganze Zeit gegen die Richtlinien von Google verstoßen. Ja. Und ja, was jetzt eben damit passiert, weiß ich nicht. Die großen Programme werden davon verschont bleiben. Also LastPass für das Einfügen von Passwörtern beispielsweise nutzt auch eine Funktion, die nicht okay ist eigentlich. Tasker wird sicherlich auch sich wohl einigen können, weil das eine extrem beliebte App ist. Aber so die kleineren Anbieter werden da wohl außen vor bleiben. Und das heißt, es werden etliche Programme verschwinden erstmal. Ja, wie schnell und ob dann die Entwickler Oreo-Versionen anbieten, die eben andere APIs nutzen, das wird sich dann noch zeigen. Ich denke, viele werden dann einfach die Schnauze voll haben und das gar nicht mehr anbieten wollen, weil sie keine Lust mehr haben, ja, das umzuprogrammieren. Das wird sicherlich nicht ganz so einfach sein, wenn man eine komplett andere API auf einmal benutzen muss, ja, statt wie vorher diese Accessibility API. Gut, also ungleiche Behandlung ist in einer Richtung gut, in der anderen Richtung aber schlecht. Ja. Ich finde es nicht ganz fair gegenüber den anderen Entwicklern. Wer sagt, dass ein kleiner Entwickler nicht auch ehrlich sein kann? Ja. Die Großen dürfen das wieder mal machen. Auf der anderen Seite kann man froh sein, wenn solche Programme wie Tasker und LastPass oder Twilight verschwinden würden. Das würde Android sicherlich sehr, sehr schaden, weil so viele Nutzer, vor allem auch Profi-Nutzer, mit diesen Programmen ziemlich gut umgehen und auch nicht darauf verzichten wollen, denke ich. Ja, ich komme jetzt mal zu den News. Cyber Monday Week bei Amazon könnte sich für einige lohnen. Falls ihr noch keinen Amazon Echo Dot habt, jetzt wäre eine gute Gelegenheit, denn das Teil kostet tatsächlich nur noch 34,99 sogar nur. Ja. Der Echo Plus kostet nur 119,99. Und da seht ihr schon dran, dass es richtig günstig wird. Der neue Amazon Echo kostet sogar nur 79,99. Ja. Und das sind schon große Preisunterschiede. Also zum Beispiel der neue Amazon Echo kostet normalerweise 99,99, jetzt eben 79,99. Das ist so fantastisch. Der Echo Plus ebenfalls 30€ reduziert und der Echo Dot normalerweise 59,99, eben jetzt 34,99. Also wenn ihr vorhattet, mal sowas zu kaufen, jetzt gute Gelegenheit dazu. Übrigens, es gibt sogar noch ein spezielles Cyber Monday Angebot. Ich weiß nicht, ob das auch noch die ganze Woche zählt. Ja, Ich habe es vorher eben auch nicht rausfinden können. Es gibt für, also so eine TP-Link HS100-Steckdose. Ach Gott, da hätte ich eigentlich heute noch einen Test machen müssen. Naja, egal. Dann gebe ich euch jetzt schon mal ein Fazit. Die ist recht gut, die ist super. Die funktioniert einwandfrei mit Google Home auch. Ja, und natürlich mit dem Amazon Echo. Die gibt es zusammen mit dem, wenn ihr das gleich bestellt, mit dem Amazon Echo zusammen für 9,99 €. Normalerweise kostet das Teil 29,99 €, wenn ihr das einzeln ohne den Echo Dot holt. Also da könnt ihr noch richtig sparen. So, das ist das eine. Auch sonst muss ich sagen, hat diese Cyber Monday Woche doch einiges zu bieten. Mein lieber Schwan, da gibt es einiges ziemlich günstig diesmal. Also letztes Jahr war es eher mau, aber diesmal haben die auch wirklich interessante Geräte mit drin zu wahnsinnig günstigen Preisen. Ja, ich weiß, das hört sich jetzt wieder so, so werbemäßig an, aber gut, ich meine, letztendlich seid ihr auch froh, wenn ihr ein paar Schnäppchen machen könnt. Und gerade jetzt im Smart-Home-Bereich ist alles noch ziemlich teuer. Und ich sehe, dass es da auch noch einige andere Sachen gibt. Ja, Steckdosen beispielsweise, die gesteuert werden können mit Google Home und mit dem Echo, die ziemlich stark reduziert sind. Ja, und oftmals ist das halt auch ein großes Problem. Ja. Prime-Mitglieder sind meistens etwas früher dran mit den Angeboten. Das ist halt eben so bei Amazon. Ja. Es gibt zum Beispiel jetzt demnächst eine Smart-Steckdose. Ja. Die kostet momentan, und das ist schon reduzierter Preis, 29,59 €. Das sind zwei Stück. Ja. Und die werden jetzt demnächst mal gucken, ob da eine Zeit dran steht, um 8.15 Uhr morgen früh, ja, also Dienstag früh, 8.15 Uhr, wird die zum Beispiel dann als für Prime-Kunden verfügbar sein zum Spezialpreis. Und dann werdet ihr für diese zwei Stück wahrscheinlich einen absoluten Traumpreis bekommen. Günstiger kann man eben das Smart Home momentan nicht aufrüsten. Gut. Google hat aber auch noch was gemacht. Offenbar haben die gesehen, dass Amazon mit dem Echo Dot hier reinhaut, ja, zu dem Preis, und haben, haltet euch fest, ebenfalls den Google Home Mini reduziert. Ja. Der kostet jetzt 39 € nur noch. Kostenloser Versand. Ja. Und damit, ja, könnt ihr auch einen super günstigen Google Home Mini bekommen, falls ihr mehr, ja, den Mini wollt. Ich werde mir auf jeden Fall noch einen holen. Allerdings möchte ich noch warten, denn der Mediamarkt, sage ich jetzt auch, ich habe jetzt Amazon, ich habe Google, jetzt sage ich auch noch Mediamarkt, ist mir egal. Ja, der hat ja demnächst den Red Friday. Also jetzt am Freitag tatsächlich den Red Friday. Bitte auf mich nach dem Namen zu fragen, wie man sowas machen kann. Ich weiß es auch nicht. Aber ich habe schon beim anderen Anbieter was von Red Days gehört. Das hört sich an, als ob da jemand die Tage hätte. Aber egal, okay. Aber auf den Red Friday bei Mediamarkt, da warte ich noch drauf. Ja, natürlich auf die Gefahr hin, dass dann der Google Home Mini bei Google wieder ausverkauft ist. Ja, das kann natürlich passieren, aber ich denke, da wird auch noch was auf uns zukommen im Mediamarkt. Die haben ja auch den Google Home im Angebot. Übrigens, auf Amazon findet man so gut wie nichts mit Google Home Mini. Ja, von daher braucht ihr da nicht auf die Cyber Monday Woche zu spekulieren, aber beim Mediamarkt, da wird das ganze Zeug verkauft, und vielleicht gibt es ja da auch dann den Google Home Mini sogar noch günstiger. Ich spekuliere auf einen Preis von 29 €, aber das ist einfach nur so ein Bauchgefühl bei mir, ja. Und ich hoffe, ich lege mich da nicht selbst rein damit und, wie gesagt, warte jetzt zu lange und dann ist alles ausverkauft bei Google und dann kriege ich es dann auch wieder erst für 59 €. Ne? Das wäre nicht so gut. Nun gut, No Risk, No Fun oder sowas. So, Razer hat was gemacht, und zwar, die haben ja dieses Razer Phone rausgebracht, und wie ihr wisst, gibt es da keinen 3,5 mm Klinkenstecker für den Kopfhörer. Und natürlich haben sich da die Ereignisse wieder überschlagen. Die Leute haben einfach verdrängt, dass da ein THX-zertifizierter Dongle dabei ist. Das sollte man mir erstmal ein anderes Gerät zeigen, wo das kann. Also ein THX-zertifizierter Dongle, ja, für den Kopfhörer. Wahnsinn. Aber Razer hat natürlich jetzt auch seine eigenen Kopfhörer rausgebracht. Und im Gegensatz zu den Pixel Earbuds, zu den Pixel Buds, ja, sind das Kopfhörer für Musik tatsächlich, ja. Die sollen es nämlich in sich haben. Und ihr braucht den Dongle nicht dazu, denn das ist ein regulärer USB-C-Kopfhörer. Der passt dann auch nicht nur an das Razer, sondern auch an das Google Pixel, ja, Pixel und Pixel 2, ja, und auch an möglicherweise auch an andere Geräte mit USB-C-Anschluss. Und die Leistungsdaten lassen sich hören. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. interessant ist bei sowas natürlich, nicht der Frequenzgang, ja, sondern eher der DAC, der da werkelt bei digitalen Audiogeräten. Klar, ist ja ein DAC vorhanden. Ja. Und da gibt es gute Neuigkeiten für Leute, die wirklich reinen Klang wollen. Ich weiß nicht, ob das noch ein Ding ist, echter, reiner Klang, ja, so wie man früher die Referenzkopfhörer hatte. Ja, also das Sound möglichst unverfälscht rüberbringen. Ja, das war mal früher das Kriterium. Heutzutage weiß ich nicht, ob das noch aktuell ist. Man möchte ja auch keine Screens, keine LCD-Displays mehr haben, ja, oder AMOLEDs haben, die echten Farben darstellen. Man will ja total überzogene, übersteuerte Farben sehen heutzutage als Nutzer offenbar. Und seit es den Beats-Kopfhörer gibt, bin ich mir da auch nicht mehr so sicher bei der Musik. Ja, klar, die 128 Kilobit Müll-MP3s hören sich dann tatsächlich noch gut an mit Bass und allem Möglichen, ja, wo eigentlich keiner mehr vorhanden ist. Ja, hochrechnen und macht's möglich, ne? Wird uns sowieso noch was auf uns zukommen mit der AI, dann wird bald von der echten Musik gar nichts mehr übrig sein, ne? Aber Razer geht ganz andere Wege. Die versprechen hier einen Null Veränderungs DAC sozusagen. Ein sogenannter Custom Tuned Digital Audio Converter. Ja. Und der lässt einen klaren, einen reinen, unbearbeiteten Sound an euer Ohr. Und das ist eben, jetzt könnt ihr negativ sehen oder schlecht sehen. Eins kann ich euch sagen, wenn ihr hier eure gruseligen, furchtbar kodierten Billig-MP3s drauf habt, werdet ihr wohl mit dem Kopfhörer nicht glücklich werden. Dafür aber, wenn ihr Spiele zockt, ja, habt ihr einen unverfälschten Sound von den Spielen, und wenn ihr gut kodierte Dateien habt, das heißt richtig 320 Kilobit Sekunde MP3, ja, oder Ogvorbis oder sogar FLAC-Dateien, ja, und ihr hört euch das an, wenn die Aufnahmen gut sind, dann habt ihr auch tatsächlich eine gute Klangqualität, und zwar eine, die euch aus den Socken haut, weil das ist nämlich genau die Geschichte, wenn die Klangqualität gut ist, ist der unbearbeitete Sound mit nichts zu übertreffen, ja. Ich weiß, dass dieses Beispiel mit klassischer Musik ist immer überstrapaziert. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch jemand klassische Musik außer mir hört. Ja? Zumindest teilweise. Ja? Aber da kann man halt mal sehen, wie sich Musik krass verändert, wenn sie nachbearbeitet wird. Ja, also wenn ihr gewohnt seid, wie die Instrumente klingen, ja, wie eine Violine klingt oder eine Pauke tönt, ja, oder eine Posaune oder ein Euphonium sich anhört, wenn die gespielt werden. Und ihr hört dann die veränderten Sounds davon über sowas wie Beats-Kopfhörer oder andere Sachen, die eben stark in den Ton eingreifen, dann denkt ihr, was sind das für Klänge? Was ist das? Ja. Aber ich weiß ja nicht, ob das noch zum Tragen kommt. Jedenfalls hier gibt es unverfälschter Sound, was bei Spielen eben auch besonders wichtig ist, meiner Meinung nach, weil man will ja die Soundeffekte auch so hören, wie sie gedacht sind und nicht etwa wie dann übrigens auch noch mit einem fälschlichen Muster, das kommt ja dazu, von den Kopfhörern umgewandelt wird. Wenn eben so ein Kopfhörer zum Beispiel da ausgelegt ist drauf auf Hip-Hop-Music, ja, schon wieder bin ich bei diesem komischen Kopfhörerhersteller, ja, von Hip-Hop-Musik, dann ist das super gut, wenn ihr Hip-Hop-Musik hört. Aber nicht, wenn ihr spielt. Ihr wollt ja nicht haben, dass die Soundeffekte so stark verzerrt werden. Ja? Das fängt schon bei profanen Sachen an, wie Tiefen und Höhen. Ja? Und deswegen ist es ja wunderbar, wenn dann eben der Sound unverfälscht rauskommt. Also hier hat auch wieder Razer gepunktet mit dem Gamer im Visier, aber eben auch für hohe Ansprüche an die Soundqualität. Ja. Diese Kopfhörer werden nicht die besten sein, die es gibt. Auch wenn ich die jetzt so hoch gelobt habe, das weiß ich auf jeden Fall, denn da können die preislich nicht mithalten. Aber für 79 Euro verspricht das auf jeden Fall, die besten in dieser Preislage zu sein. In ihr Kopfhörer. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. Auch schön, die Teile haben Magnete hinten. Das heißt, ihr könnt die einfach zusammenklipsen und dann fliegen die nicht so durch die Gegend, die einzelnen In-Ears, sondern die bleiben zusammen, kompakt. Die Leitungen sind dünn und breit, was ich immer besonders toll finde. Also nicht diese dünnen, runden Leitungen, sondern das sind breite, dünne, also, was soll ich das sagen, ne? wie so ein Band sehen die aus, statt wie ein rundes Kabel. Und die sind in allgemein schon mal robuster. Ja? Die knicken nicht so leicht. Und natürlich eine Fernbedienung ist dran, ja? Um hier grundlegende Funktionen eben am Kopfhörer zu machen, ohne dass ihr das Smartphone dazu benutzen müsst. Also gar nicht schlecht, USB-C-Kopfhörer für 79 Euro mit einer vielversprechenden Soundqualität. Bevor ich allerdings wirklich euch sagen kann, ja, der Sound ist super oder nicht, muss ich natürlich erstmal hören. Ja. Ob ich das auf die Schnelle hinkriege, weiß ich nicht. Kaufe mir natürlich die Teile nicht. Ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Sony-Kopfhörer. Aber ja, falls ich die Gelegenheit bekomme, werde ich das natürlich gern nachholen. So lange über den Razer gesprochen, ja. Dabei haben wir noch was anderes, und zwar Google Home kann jetzt die Broadcast-Funktion. Zumindest, wenn ihr das Teil in Englisch stehen habt, geht es jetzt auch in Deutschland, ja. Dass ihr zum Beispiel sagen kann, ja, nach dem Triggerword, Broadcast, Vorsicht bei der Aussprache, also wenn ich sage Broadcast geht's nicht. Dann tut er mir immer Procast, also zwei Worte Pro, P-R-O und Cast, und dann kommt irgendwie Suchergebnisse. Ja. Ich muss das so richtig blatt Englisch amerikanisch aussprechen. Broadcast. Ja, dann versteht er mich. Und kann man was wirklich Fantastisches machen. Das, was man sagt, wird rausgegeben auf dem Google Home. Ja, auf allen Google Home Geräten in dem Haushalt, der verbunden ist mit dem Smartphone, ja, also mit dem Account. So, und ich dachte immer, das ist dann also die Stimme vom Assistant, die zu hören ist, ja, und die kann man leicht mal überhören, würde ich sagen, ja, aber nein, Es ist die eigene Stimme, die wiedergegeben wird durch den Lautsprecher. Alles, was man dann sagt nach dem Broadcast, ja, wird tatsächlich als Audiodatei abgespielt, zwar auch übersetzt schriftlich im Display, aber das ist egal. Da kann man dann auch alles sagen oder pfeifen oder irgendwas, was man will. Ja? Und das wird dann so aufgenommen und abgespielt auf dem Google Home. Und das ist eine schöne Sache. Also könnt ihr zum Beispiel tatsächlich sagen, wenn jemand daheim ist, ja, und ihr hockt euch ins Auto, und das geht nämlich auch von eurem Pixel zum Beispiel, ja, könnt ihr dann auf eurem Handy sagen, ja, das Passwort, ja, und dann eben Broadcast, ich fahre jetzt los, bin in 5 Minuten da. So, und dann macht's beim Google Home daheim, macht's dann einen Ton, blub, und dann hört man eure Stimme, wie ihr das sagt. Cool, oder? Also es ist eine richtige eine Einweg-Sprechanlage sozusagen. Und das finde ich fantastisch. Und die wird, wie gesagt, mit dem Wort Broadcast initialisiert. Ihr könnt auch nur Broadcast sagen und dann wird ihr gefragt, was ihr denn sagen wollt. Und dann könnt ihr die Nachricht sagen. Ja. Aber wie genial ist das denn? Ja, gerade brauche ich immer wieder, steige ins Auto ein, ja, dann schreibe ich, muss ich das Handy nehmen, entsperren, in Allo gehen, dann schreiben, bin gleich da, wumm, so. Handy ausschalten, wieder hinlegen und losfahren. Ist furchtbar, ja. Und so, ich gehe hin, Handy aus der Tasche, leg's ins Auto und sag dann, Google, Broadcast, ich bin gleich da. Und fertig, das war's. Hands-free, guck mal, keine Hände. Wunderbar, ne? Also, sehr genial. Übrigens auch sehr, sehr genial, wenn man tatsächlich unterwegs im Auto ist. Ja. Das Problem ist ja auch bei diesen Systemen, ja, es ist gesetzlich absolut okay. Ich kann hingehen und kann was diktieren. Das wird verschickt als Text. Ja. Und fertig, das geht. Aber das Problem ist da, man ist versucht, doch nachzugucken, ob der einen richtig verstanden hat, ob der Text richtig ist, ja. Und manchmal ist es dann auch wirklich gut, denn manchmal versteht er etwas seltsame Sachen, ja. Und da wäre es vielleicht nicht ganz so gut, wenn das unberichtigt bleiben würde. So. Das kann man hier komplett vergessen. Man braucht da gar nichts mehr, man braucht da gar nicht mehr seinen Blick irgendwo hin zu tun, außer auf die Straße, und kann dann eben sagen, Broadcast, in 10 Minuten bin ich da, bitte stell schon mal das Bier kalt. Ja. Oh Gott, was habe ich jetzt gesagt? Ja, okay. Also ihr wisst, was ich meine. Ja, man braucht da gar nichts mehr zu schauen. Man weiß, dass die Sprache so ausgegeben wird, ganz egal, was der gerade verstanden hat. Ja, ob der jetzt verstanden hat, bitte schlag das Brathähnchen jetzt nicht tot. Ich komm nicht. Ja. es spielt keine Rolle, denn derjenige hört ja das, was man selbst gesagt hat. Und übrigens kann derjenige dann auch sagen, wiederhole oder repeat eben, um das nochmals anzuhören, so oft er will. Ja. Und das ist auch nicht schlecht, weil man dann vielleicht doch überrascht wird, wenn auf einmal die Stimme rauskommt, was war das? Und dann einfach nochmal repeat oder wiederholen, und dann kriegt man es nochmal vorgespielt. Gut, ja. Also wunderbare Funktion, ganz toll. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob und wie vor allem das in Deutsch funktioniert, dann mit welchem Wort das aktiviert wird, ich kann es nicht sagen, aber wenn die Geräte jedenfalls auf Englisch stehen, dann funktioniert es. Ich habe es mit einem Pixel probiert, ja, und dann klappt es gut. Kein Problem. So, übrigens noch eine neue Funktion soll demnächst in eurem Google Assistant erscheinen, im Smartphone. Und zwar, das ist die Lens-Funktion, nachdem ja so langsam, aber sicher still und heimlich umgestellt wurde, so bei Google Fotos, ja, und ihr das in Google Fotos jetzt Bilder analysieren könnt, könnt ihr jetzt das auch direkt im Google Assistant machen. Da ist ein Kamera-Button, ja, und dort mit diesem kann man es auch direkt machen. ohne dass man zuerst das Bild aufnehmen muss, dann in Foto gehen und dort dann den Lens-Button drücken, sondern hier kann man das quasi direkt machen. Ja. Auch nicht schlecht, das wird nach und nach ausgeliefert, dieses Update, aber es ist noch nicht ganz klar, wo überall Google hält sich da in letzter Zeit bedeckt, also in welchen Regionen, oder ob das in allen Regionen ausgeliefert wird, wo der Google Assistant funktioniert. Und es einfach nur ein bisschen dauert noch. Auf jeden Fall ist es auch wieder ein serverseitiges Update auch. Ja. Ihr müsst da also warten, bis ihr entweder also die neue Version von den Play Services habt und auch, dass der serverseitig diese Funktion eben freigeschaltet ist. Boah. Hat sich ja schon fast so eingebürgert. Nicht schlecht wird es dann wohl sein, wenn da noch mehr erkannt wird. Ja, im Moment war die Erkennung bei Google Fotos, naja, also hat noch nicht mal ein Pokémon-Screen erkannt, teilweise. Manchmal ja, manchmal nein, das geht eigentlich gar nicht. Und auch viele andere Sachen konnten so nicht erkannt werden. Also das, was versprochen wurde, ist noch lange nicht erreicht. Aber ist ja noch am Anfang. Alles Beta, ja, wie immer. Ja, Firefox 57 ist keine Beta mehr. Die ist nämlich rausgekommen. Ich habe so schön getitelt, ein Quantum Trost. Tja, denn die Firefox-User waren ja mit einem schönen Reality Distortion Field überzogen. Ja, die ganze Zeit sagten sie, dass der doch viel, viel besser ist als der Chrome. Auch wenn alles dagegen sprach. Und dann kamen die mit Beispielen, da haben die so Standard-HTML-Seiten aufgebaut und haben gesagt, seht ihr? Firefox ist schneller. Viel schneller. Ja. Und dann haben die Leute gesagt, oh, nicht schlecht. Haben das installiert, sind auf ihre normalen Webseiten gegangen und haben festgestellt, dass einem die Füße einschlafen. Warum? Weil diese Seiten nämlich noch JavaScript, CSS und alles Mögliche für einen Kram drin haben. Ja, was da eingebunden wird. Plugins ohne Ende. Und dann geht der total in die Knie. Ja, also Plugins auf der Seite meine ich jetzt. Und denn die JavaScript-Engine war zum Heulen. Ja, und Chrome-Browser war da extrem im Vorteil. So. Das soll sich ja jetzt geändert haben. Ich habe auch deutliche Verbesserungen gemerkt gegenüber früheren Versionen. Ich habe sowohl auf dem Desktop probiert, wie ich in der Rios Wochenschicht schon berichtet habe, und ich habe es auf dem Android-Gerät probiert. Bei beidem ist diese Version 57 eben jetzt draußen. Und bei beiden ist eine deutliche Verbesserung zu merken. Deutlich. Ja. Aber es war mir sehr suspekt, dass sowohl mobil als auch auf dem Desktop Firefox bei den Benchmarks auf den Webseiten verschiedenen, auch bei JavaScript Benchmarks, so weit vor Google Chrome gelegen hat. Und dann habe ich Real-Life-Tests gemacht und habe gesagt, okay, also Firefox ist schon super geworden, aber bei weitem noch nicht so schnell wie Google Chrome. Bei einigen Seiten, muss ich sagen, ist die Geschwindigkeit zwar nicht mehr zu unterscheiden, und das war früher eben anders im Real Life, aber bei vielen Webseiten ist der Chrome immer noch deutlich schneller. Ich habe etliche Seiten, wo ich sogar noch, wenn ich Buchstaben eintippe, da bin ich schon längst fertig und dann schreibt der noch die Buchstaben hin beim Firefox. Während beim Chrome überhaupt gar keine Verzögerung zu merken ist. Gar nichts. Und ich gehe davon aus, dass das bestimmte JavaScript-Routinen sind, die eben beim Google Chrome wesentlich optimierter laufen als beim Firefox. Der Firefox hat aber insgesamt etliches an JavaScript ziemlich stark optimiert. So dass er jetzt auf einigen Seiten gleich schnell ist, ja, und auf normalen HTML-Seiten eventuell sogar etwas schneller. Aber ich sag's euch gleich, normale HTML-Seiten gibt's außerhalb von der Open-Source-Szene gar nicht mehr. Ja, die einzigen, die hier noch so rein die HTML-Seiten machen, ist vielleicht New York oder sowas, ja. Aber wenn ihr auf moderne Webseiten geht, da ist alles möglich drin, da ist JavaScript nur ein kleiner Teil von den Scripts und sonstigen Sachen, die da eingebunden sind, ja. Manchmal auch zu viel, ganz klar, aber eben Google Chrome kommt damit wunderbar zurecht, ist super schnell, ja. Ich habe das übrigens auch getestet, sowohl mit als auch ohne Cache. Und beide Browser natürlich im Incognito-Modus, ja, und ohne Plugins, ja. Wobei, ich habe mir gespart, die Plugins rauszumachen, habe aber auch darauf geachtet, dass ich alle Plugins abschalten könnte, die eventuell Seitenaufbau beschleunigen könnten. Das heißt zum Beispiel Werbeblocker und Scriptblocker und so weiter. Ja, also das war alles ausgeschaltet. War im Inkognito-Modus bei beiden und bei beiden sichergestellt, dass einmal kein Cache da war und dann habe ich auch die Seiten mehrfach aufgerufen mit Cache-Zugriff, ja, mit Cache-Speicher-Zugriff und viel Unterschied hat es nicht gemacht. Der Chrome war in 90% der Fälle von den Seiten, die ich jetzt eben normalerweise benutze, und das ist jetzt Tagesschau, NTV da übrigens, da habe ich die wenigsten Unterschiede gemerkt zwischen Firefox und Chrome, ja. Aber auch Sachen wie Twitter eben, und aufgefallen ist mir sehr, sehr stark bei Videosachen. Also sobald ein Video in eine Seite eingebunden ist, braucht der Firefox deutlich länger. Auch der Start des Videos wesentlich länger als Google Chrome. Wie auch immer, ich kann diese Benchmark-Seiten absolut nicht bestätigen und ich frage mich, ist der Firefox optimiert worden für die Benchmark-Seiten oder sind die Benchmark-Seiten, die offensichtlich von Firefox-Befürwortern besonders gerne programmiert werden, ja, sind diese Benchmark-Seiten optimiert für Firefox? Also, ich kann es nicht nachvollziehen. Die Real-Life-Tests waren jedenfalls komplett anders wie die Benchmarks. Und das könnt ihr selbst feststellen auch. Probiert es aus. Und dann werdet ihr sehen, wenn ihr ohne Reality Distortion viel geht, könnt ihr das sehen, ja. Also, ich meine, es ist halt alles so ein bisschen auch Empfinden dann, ja, ganz klar. Sobald Empfinden eine Rolle spielt, tja, dann ist das Beste eben das, was man selbst als Bestes sehen will. Fertig. Xiaomi ist zusammen mit Samsung Marktführer in Indien. Wer hätte das gedacht? Diese Emerging Markets, die ja so wichtig offenbar sind für die ganzen Firmen, ja, die sich ja drum streiten, so schlimm, dass manche Firmen wie Google den indischen Markt bevorzugt behandelt, ja, schon, da ist Xiaomi zusammen mit Samsung quasi auf Augenhöhe und machen den Markt unter sich da fast aus, ja, das ist ja Wahnsinn. Ne? Das heißt, in Indien sind etwa 10% Samsung und etwa 10% Indien ist verantwortlich für 10% aller Smartphones in der Welt. Also schon ein Faktor. Ja. Und dieser Markt wird eben jetzt von Samsung und von Xiaomi beherrscht. Also bei Samsung würde mich das jetzt nicht wundern. Da hätte ich jetzt nicht dran gezweifelt, dass das so sein ist, so sein könnte. Aber Xiaomi, wow, das ist ja nicht schlecht. Und dass die da jetzt tatsächlich auf Augenhöhe mit Samsung sind, das sagt natürlich was aus. Xiaomi hier also wohl sehr beliebt in Indien. Vinci Sport 2.0 In-Ear-Kopfhörer, die sind jetzt geplant. Es gibt ein Kickstarter-Projekt, das vorherige Kickstarter-Projekt mit den Vinci 1.0 oder wie auch immer die hießen, hat es ja gegeben, also die Firma hat es wohl offenbar schon drauf. Die bringen jetzt die neuen In-Ear-Kopfhörer mit Amazon Alexa-Unterstützung drin. Also, interessant, sozusagen das Gegenstück zu den Pixel Buds. Allerdings optisch ganz, ganz anders. Ja. Und aber dafür eben mit dem Assistant von Amazon mit drin. Also für die Leute, die auf Amazon Echo gesetzt haben, Alexa, die werden sich jetzt sicherlich freuen, dass da was in Aussicht ist. Ihr könnt das Projekt unterstützen bei Kickstarter. Ja. Der normale Verkaufspreis, da wird es sicherlich Rabatte geben, wenn ihr jetzt schon euch beteiligt an dem Projekt. Ja. Aber der normale Verkaufspreis wird sein, es gibt drei Modelle, ein Light-Modell für 149, ein Pro-Modell für 289 und ein Super-Modell für 399. Was da der Unterschied ist, weiß ich nicht, aber In-Ears für 399. Wow. 149, denke ich, ist schon okay. Dann sind die so, ja, sogar noch billiger als die Pixel Buds. Ja, und wenn die dann vom Sound her besser sind, was nicht schwer ist, dann würde sich das ja schon mal rentieren, ne? Ja, Amazon Music übrigens jetzt auch mit Chromecast Support. Wie lange haben sich hier die Leute bei Amazon gesträubt, ja, gegen diesen Chromecast von der bösen Google-Konkurrenz, ja, etwas, was mich sehr, sehr gestört hat. Auch das Amazon Video, und das geht immer noch nicht über Chromecast, ist für mich vollkommen unverständlich, dass das nicht geht. Das ist reine Willkür, damit man seine eigene Plattform eben bevorzugt positioniert. Aber zumindest bei Amazon Music ist jetzt wohl ein bisschen Besinnung eingekehrt und man hat endlich Intelligenz walten lassen vor diesen fragwürdigen Prinzipien, ja, und baut dort jetzt eine Chromecast-Option ein für Pixel-Geräte, zumindest mal die Pixel 2 und einige ältere Nexus-Geräte. Ob das jetzt daran liegt, dass es erst auch langsam nach und nach ausgeliefert wird per Update, freigeschaltet wird, das wird sich dann zeigen. Ich denke mal ja, weil wenn das Pixel 2 unterstützt wird und Nexus-Geräte, dann wird sicherlich auch das Pixel 1 unterstützt werden und vielleicht auch noch etliche andere Geräte, damit wir mal sehen. Das ist ein gutes Zeichen, weil nur so wäre zum Beispiel bei mir überhaupt ein Wechsel zu Amazon Music denkbar. Ich habe da schon mal dran gedacht, weil ich ja als Prime-Kunde da auch nochmal Vergünstigungen kriege. Aber ohne Chromecast-Unterstützung kriegt mich heute keine Firma mehr. Ende. Ja. Ich gucke auch, wenn irgendwelche Streaming-Angebote sind, dann können die noch so günstig sein. Ja, ohne Chromecast-Unterstützung ist es sofort tot. Ja, was soll ich das? Ich will kein TV oder sonst irgendwas am Smartphone hören. Und wenn ich hier meine Boxen habe, die alle über Chromecast laufen, ja, dann will ich die Musik nicht auf dem Handy hören, ja, sondern eben über die anderen Geräte. Und dann muss Chromecast drin sein. Fertig. Ich wechsle nicht das Ökosystem wegen Musik. Dann hole ich mir eben Google Play Music. Ja, aber das ist ja wohl wichtiger. Nun denn, also ein Problem vielleicht weniger in Zukunft, das ist schon mal nicht schlecht. Pokémon Go Special Challenge gibt's jetzt. 3 Milliarden Pokémon müsst ihr fangen und Porenta kommt endlich weltweit. Porenta ist ein Pokémon, das exklusiv nur in Japan zur Verfügung steht. Ich kenne sogar Leute, die nach Japan geflogen sind, nur um ein Porenta zu fangen. Ja, ich hoffe, die haben wenigstens noch sonst irgendwas gemacht und das coole Land genossen, ja. Aber jetzt ist es möglich. Es gibt eine super Challenge, ja. Wenn ihr in 7 Tagen, wenn alle Menschen, die Pokémon spielen, in 7 Tagen schaffen, 3 Milliarden Pokémon zu fangen, dann wird es tatsächlich eine Aktion geben, freigeschaltet für 48 Stunden wird dann Porenta weltweit zu bekommen sein. Außerdem gibt es Doppel-XP-Punkte. 6 Stunden, wenn ich das richtig verstanden habe, sind alle Pokestops mit diesen Lokmodulen belegt und doppelt Sternenstaub. Ja. Wenn es nur 1,5 Milliarden sind, gibt es eben nur 6 Stunden diese Lokmodule, zwar doppelt XP und zwar und doppelt Sternenstaub, aber kein Porenta. Ja. Und wenn es nur für Bronze reicht, das sind also 500 Millionen Pokémon, dann gibt es nur doppelt XP und 6 Stunden die Lokmodule. Also, das müsste doch zu schaffen sein. 3 Milliarden Pokémon, das ist doch wohl ein Klacks, oder? Wir sind kräftig dabei, hier schon zu fangen, ohne Ende. Ja, will ich auch gleich weitermachen hier. Weil ich will Porenta. Ich will Porenta haben. Ja. Da hat Niantic gepennt, ja. Ich bin ja gegen Pay-to-Win oder eben diese In-App-Purchases. Aber wenn die Porenta verkaufen würden, ich würde es kaufen. Nochmal, OnePlus 5T offiziell vorgestellt, jetzt auf dem Live-Event. Es gab ja jetzt letzte Woche ein Live-Event, wo jetzt endlich alles offiziell gemacht wurde. Und ja, ich weiß, natürlich war das vorher schon festgestanden. Wir haben ja sogar schon Unpacking-Videos gehabt, ja, noch bevor das offiziell war. Also es gab keinen Zweifel mehr dran, was da auch für technische Daten drin sind. Ja, 6-Zoll-Display, 18:9, AMOLED, sehr kleine Bezels. Von daher auch stylisch, modern sieht es aus. Snapdragon 835 mit 6 oder 8 GB RAM, 64 oder 128 GB Storage eingebaut, 3300 mAh Akku, alles wunderbar, ja. Und das Erstaunliche daran war, das, was eben noch nicht ganz feststand, der Preis. So. Und wenn das hier kein Druckfehler ist, dann Hut ab vor der Firma, denn die haben dann nicht dem Trend gefolgt, in Europa die Geräte teurer zu machen. Ja. Das Teil kostet $499. Aber auch 499 Euro und 449 Pfund. Klar, weil das Pfund Mehrwert ist. So sieht es aus. Also, das wäre mal eine schöne Sache. Und zwar für das 6 GB Modell mit 64 GB Hauptspeicher. Klar, ich empfehle natürlich das große Modell, 8 GB RAM und 128 GB Storage. Ja. $559 kostet das, also 559 Euro. Das wäre doch mal was, oder? Und das ist ein Gerät mit Leistungsdaten eben von wesentlich teuren Geräten und deswegen ein super Preis. Und ja, Dual-Kamera hat es übrigens auch für Low-Light. Wie das dann ist, wird sich allerdings erst noch in der Praxis zeigen. Das Vorgängermodell, das 5 ohne T, hatte ja so eine Vergrößerungsfunktion, so Telefoto, und das ist jetzt gewichen. Stattdessen wurde eben jetzt für Lowlight eine zusätzliche Kamera genutzt. Muss man also mal sehen, wenn das verfügbar ist. Gut, zur Community gibt es ja heute nichts, ja, deswegen komme ich jetzt gleich zur App der Woche. Und da hat es Pixie Tracker erwischt. Genau, Pixie Tracker. Wenn ihr auch die Rios Wochensicht hört, wisst ihr ja, dass ich einen neuen Vorspann gemacht habe, weil irgend so ein Copyright-Troll gemeint hat, er müsste dann hier das melden, ja, und mit meinen Videos Geld verdienen. Geht natürlich nicht, deswegen habe ich das gleich runtergemacht, den Vorspann rausgenommen, ja, obwohl ich die schriftliche Genehmigung vom Autor habe, aber den kann ich nicht erreichen. Und deswegen muss ich einen eigenen machen. Und der ist auch mit diesem Pixie-Tracker gemacht. Ja, ganz schnell. Ich habe dafür das 8-Bit-Modul verwendet. Es gibt da nämlich so Sound-Libraries, mehrere 8-Bit-Libraries, Synthesizer-Libraries, Standard von Pixie-Tracker und. Möglicherweise gibt es auch noch weitere in der Zukunft. Ja. Und ja, das funktioniert relativ gut. Wie ist das aufgebaut? Grundsätzlich so wie so ein Soundtracker von Amiga und Co. Ja. Nur, dass hier das, wie soll ich das jetzt ausdrücken? das Arrangieren von Liedern mit Symbolen passiert. Es ist allerdings keine Samples jetzt, also nur Samples oder sowas, Sample-Sequenzen, sondern es ist tatsächlich richtiges Spielen. Dafür ist auch eine Klaviatur oben eingeblendet. Ihr habt übrigens die Möglichkeit, auch MIDI anzuschließen, wenn ihr das entsprechende Interface habt und damit eure Sachen einzuspielen, ja. Mit der Tastatur auf dem Bildschirm ist natürlich etwas umständlicher, aber es funktioniert. Ja. Dort könnt ihr dann eben das aufzeichnen. Das ist schon nicht schlecht. Ihr könnt auch die Länge von den Patterns bestimmen. Ja. Und die Anzahl der Tracks könnt ihr auch bestimmen. Das ist wichtig. Je kürzer ein Pattern ist, desto deutlicher ist es eben, so ein wiederkehrendes Patternmuster zu erkennen. Ja, wenn ihr die Patterns länger macht, dann ist das irgendwann, geht das so in die Melodie eben über. Ja, auch nicht schlecht. Aber faszinierend eben diese Möglichkeiten, dass ihr sowohl Retro-Instrumente als auch ja, normale Instrumente nutzen könnt. Es gibt eine freie Version, die könnt ihr ja mal testen. Man kann nicht alle Soundpacks mit der benutzen und man kann die Lieder, die man komponiert hat, auch nicht abspeichern. Deswegen Vorsicht, ja. Wenn ihr dort mehrere Stunden probiert, abspeichern könnt ihr das nicht. Dazu braucht ihr die Vollversion. Die kommt, warum ist denn jetzt hier der Preis wieder weg? Ich glaube, die kommt auf 4,99. Das Blöde ist, am Play Store, ich muss mal gucken, ich muss das im Inkognito-Modus machen, wenn man im Play Store was gekauft hat, ja, sieht man nicht mehr, was das Teil eigentlich kostet. Ja. Und deswegen tue ich da immer stocken. So 2,99. Ja, gut, dass ich nochmal geguckt habe. 2,99 € kostet der Pixie Tracker. Und der ist jeden Cent wert. Es gibt übrigens noch eine, wenn ihr sagt, nee, 8-Bit, also 8-Bit ist mir ein bisschen zu fortschrittlich. Ich stehe lieber mehr so auf Atari VCS 2600 Sounds und so. Geht auch. Es gibt den Pixie Tracker 1-Bit. Ja, und der hat dann noch entsprechend noch ältere Töne. Also wie wirklich alte Computer dann. Ne? Aber der normale Pixie Tracker ist dann eben nicht nur für Retro-Sounds geeignet, sondern eben auch für modernere Songs möglich, wenn man eben das entsprechende Pattern dafür benutzt, ja, genau. Übrigens kann das auch noch in ein anderes Music Creation Tool transferiert werden, das vom selben Autor kommt, das nennt sich Sunvox und damit könnt ihr noch mehr anfangen, noch andere Samples beispielsweise mit verbinden, abmischen, etc., etc. Also das ist schon mehr in Richtung Profi-Soundtracker, sofern man das eben Profi nennen kann, auf einem Smartphone und so weiter, ja. Und ja, mit dem Pixie-Tracker seid ihr auf jeden Fall schon mal gut, wenn ihr so Sounds entwerfen wollt. Übrigens der nächste Vorspann, der gemacht wird vom Uncast, ja, weil ich werde es auch vom Uncast wechseln. Ich habe wirklich die Schnauze voll. Und wenn es nur ein bisschen gepiepst ist, ja, ich muss mir da was einfallen lassen. Ich will was Kreatives machen, beziehungsweise etwas Kurzes vor allem, ja. Die ewig lange Melodie am Anfang gerade finde ich auch nicht mehr okay, nicht mehr zeitgemäß. Aber da ist für sowas ist der Pixie Tracker super gut. Ja. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr damit auch richtig gute Sachen machen. Ein paar Beispiele könnt ihr sowohl in der App als auch auf der Website, auf YouTube sehen von dem Entwickler. Da geht einem die Kinnlade manchmal runter. Irre. Also das könnt ihr damit machen. Wahnsinn. Ihr braucht nur ein bisschen Muse dafür. Ja, und genug Zeit. Ja, und ich sag immer, Pixie Tracker ist der Pixel-Editor im Audiobereich. Mehr kann ich, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Damit sind wir am Ende des Uncasts für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit auf The Netcast auf YouTube. Dort könnt ihr alle stellen. Ja, dort gibt es ein Forum, tatsächlich ein richtiges Diskussionsforum. Ja, und Auch bei den Kommentaren zu dem Video könnt ihr eure Meinung loslassen. Kriege ich sofort auf mein Smartphone gemeldet, wenn ihr dort was hinschreibt. Ist das nicht schön? Ne? Und dann kann ich euch vielleicht auch helfen. Und die ganzen Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Bitte immer die Mehrzahl denken, thenetcasts.com ist hinten, sonst landet ihr irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!